Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 10. November 94. Was du über meine Briefe sagst, freut mich sehr, und ich vermutete mir auch diese Wirkung, dass ich viele kantsche Ideen postulieren musste, ohne den Beweis förmlich mitzugeben, war unvermeidlich, wenn eine solche Materie, die im Grunde doch den ganzen Menschen umfasst, mit dieser Kürze behandelt werden sollte. Der Leser soll denken, das kann ihm bei philosophischen Materien nie erspart werden. Und wenn er nicht in dem Kontext des Ganzen den Schlüssel zu den schwierigen Stellen findet, so kann ihm nicht geholfen werden. Willkürlich glaube ich nichts aufgestellt zu haben, denn der Aufsatz ist aus einem Stücke geschnitten. Eins steht für alles und alles steht für eins. Übrigens beschäftigen sich die folgenden Briefe mit nichts anderem als mit der weiteren Ausführung und Anwendung der hier aufgestellten Sätze. Du hast mich wahrscheinlich nicht recht verstanden, wie ich dir den Gedanken über Schriftstellerei an die Hand gab, wenn du glaubst, dass ich dir diese Materie weggenommen habe. Mir deucht, dass noch alles zu sagen übrig ist, und eine Übereinstimmung in Prinzipien ist ja eher zu wünschen als zu fürchten, desto besser, wenn wir auf einen Punkt wirken. Dass wir nicht von einerlei Punkt ausgehen, bin ich sicher, denn dafür sorgt schon die verschiedene Individualität. Bei Aufstellung des schriftstellerischen Ideals würde ich vorzüglich auf das Verhältnis der Objektivität und Subjektivität Rücksicht nehmen, worauf alles anzukommen scheint. In dem lebendigen Umgange wird alles objektive Subjektivität, weil das ganze Individuum hier mitspricht und auf ein Individuum gewirkt wird. Bei dem schriftstellerischen Vortrag soll auf die Gattung gewirkt werden, und das muss durch die Gattung geschehen. Es soll aber zugleich auf jedes Individuum als solches gewirkt werden, und das muss durch die Individualität geschehen. Also ist die Forderung generalisierte Individualität. Um diese Idee würde ich mich hauptsächlich drehen, wenn ich diese Materie zu behandeln hätte. Aber sie ist noch unendlich reicher, wie du selbst finden wirst. Dein SCH